Kann losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer erklären wir eine Person der Geschichte mit 10 Hinweisen und natürlich mitraten hier vor Ort mit den beiden und bei euch zu Hause an den Endgeräten. Und schon geht's los mit Hinweis Nummer 1. 1942 kam ich als Kind eines Zimmermanns und einer Kellnerin zur Welt. Harrison Ford lebt noch. Aber ist gestorben in Star Wars. Aber wahrscheinlich Spoiler, wie Spoiler. Oh. Also wenn das noch derjenige, der das versaut kriegt, der hat es echt nicht anders verdient. Dieser Han Solo-Film, der scheint echt nicht so arg gut anzukommen. Bei den, so. Zumindest bei den, ich habe so ein paar Headlines nur gelesen, so im Vorbeigehen heute. Boah, ich habe so Bock auf Deadpool 2, das kann man gar nicht in Worte fassen. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, aber. Da gibt es eine Szene, also, na egal. Okay, Philipp, bitte. Also ich sehe schon, ihr habt es erraten und redet jetzt über was anderes. Richtig? Nein. Oh. Hinweis Nummer 2. Als Kind kümmerte ich mich gern um verletzte Tiere. Unter anderem pflegte ich ein Eichhörnchen, ein Armadillo, eine Schlange und sogar einen Alligator. Eine Leidenschaft, welche ich mein Leben lang treu bleiben sollte. Das ist garantiert mega creepy, weil er den ausgestopft hat. Wie du tickst, Mann. Wie hieß der? Der Sielmann. Ja, nee. Hinweis 3. Ich verließ die Schule vorzeitig und ging mit meinem Vater arbeiten. Bei der Arbeit verlor ich einen Teil meines linken Zeigefingers. Ich habe zuerst gehmmt. Ich habe viel länger gehmmt. Gar nicht wahr. Immer zweimal mehr wie du. Wer hat einfach dreimal gemacht hat jetzt. Ich glaube, wir lenken ab. Ja. Von wem? Das ist ganz schön gemein, wie er das jetzt wieder gedreht hat, dass wir doch was sagen müssen. Ich hab, weißt du, was ich echt ein bisschen Panik habe? Dass der Jürgen ein zweites A, ist das schon ein Spoiler? Ja, ja, klar, wir haben ja einen Sequenz her. Wenn du jetzt zwei A's in Folge errätst, dann ist garantiert irgendwie eins der Zeichen Apokalypse. Boah, ist das gemein, ey. Und der Jürgen sollte zwei A's erraten. Ist das gemein. Aber ja, wahrscheinlich ist es so. Hinweis Nummer 4. Zeit meines Lebens war ich zweimal verheiratet. Mit meiner ersten Frau zeugte ich 2 Söhne. Meine zweite Frau überlebte ich und heiratete danach nicht noch einmal. Und die erste hat er nicht überlebt? Nein. Da gab es eine Scheidung. Die erste, also die erste nicht. Ehe ging durch eine Scheidung zu Ende, die zweite durch den Tod der Frau. Okay. War das die wichtige Info in dem Satz oder waren es die Kinder? Ich hab könnt ihr beides mitnehmen? Es kommt auf deine Priorität. Genau. Wann ist er geboren? 42. Das habe ich mir gemerkt. Das hilft mir nicht weiter. Hinweis 5. Mit 18 Jahren verpflichtete ich mich beim Militär. Ich stieg bis in den Rang. Ich stieg bis das in den Rang, Rang des Rang. Master Sergeant auf. Ich würde gerade sagen, 1960 ist es wahrscheinlich im deutschen Militär nicht so interessant. Zum Master Sergeant aufzusteigen. Ja, das hast du jetzt dann so. Da wäre ich jetzt alleine drauf gekommen. Ja, das ist wahrscheinlich kein Deutsches. Also. Vor allem ist mit dem Alligator und dem Armadillo irgendwie in Ami. Das klingt nach irgendeinem Redneck, ja. Donald Trump lebt noch. Der lebt leider auch noch. Wow. Und naja, vor allem irgendwie, ich kümmere mich um Eichhörnchen. Und dann, ja, irgendwie, es wird noch wichtig. Hinweis 6. Während ich nebenher als Bartender arbeitete, stieß ich auf eine TV-Show des deutschen Bill Alexander, die mein Leben nachhaltig verändern sollte. Also bei dir, da denke ich immer gleich automatisch an den Schauspieler. Ja, wahrscheinlich, das ist eher die Richtung, in die du gehen würdest. Das macht er nur, um dich vorzuführen. Schön. Schön, schön, schön. Ich weiß es nicht. 1960. Habt ihr Spekulationen, in welche Richtung es gehen könnte? Ja, ist ein Amerikaner. Ja. Möglich? Das ist ein Musiker wahrscheinlich. Ist ein Musiker? Wahrscheinlich ein amerikanischer Musiker. Johnny Cash. Es ist nicht Johnny Cash. Wie halt immer. Anteasert. Hinweis 7. Ich verkaufte nun nebenher dekorative Goldwaschpfannen und verdiente damit mehr Geld als beim Militär. Als beim Goldwaschen. Daher beendete ich meinen Militärdienst nach 20 Jahren. 1980. Bob Ross. Hilft mir auch nicht weiter. Es ist Bob Ross. Richtig. Das ist extrem witzig, dass du Bob Ross hast, weil ich überlegt habe, Bob Ross zu machen. Oh! Weil das kommt vielleicht noch. Ja. Das kam nämlich die Tage auf Reddit, dass er eigentlich ein Auszubilder war bei der, beim Militär. Er war so ein richtiger Drill Sergeant, was du dir überhaupt nicht vorstellen kannst bei dem. Kommt noch. Hinweis Nummer 8, und es ist eher ein bisschen tatsächlich eine fiese Fährte. 1987 trat ich bei einer Country-Show auf und bekam tosenden Beifall, auch wenn ich unglaublich nervös war. Hinweis 9. Nach meinem Ausscheiden aus dem Militär schwor ich, nie wieder jemanden anzubrüllen. Daher sprach ich gerade in der Öffentlichkeit stets sehr sanft und beruhigend, insbesondere in meiner TV-Show. Und Hinweis Nummer 10. Meine berühmte Frisur war eigentlich nur meiner finanziellen Lage geschuldet. Um Geld zu sparen, ließ ich den Friseurtermin für meinen üblichen Bürstenschnitt weg. Heute ziert meine Frisur Pinsel, Leinwände, Farben und viele weitere Produkte. Eben Bob Ross. Sehr schön. Ich muss, glaube ich, auch mal wieder ein paar Folgen vorbereiten. Irgendwie da, glaube ich, liest man sich einfach auch in viele unterschiedliche Leute ein. Ja. Da hat man auf jeden Fall einen Vorteil bei diesem Spiel. Nicht, dass ich einen bräuchte. Nein, natürlich nicht. Aber es ist auch schön, dass die Welt nicht untergeht. Zunächst vorzeitig nicht. Also alle da draußen, die Angst haben vor dem atomaren Krieg mit Nordkorea. Nein, noch ist nicht so weit. Jürgen hat keine zwei A-Folgen in Folge. Wow. Danke, Philipp. Ich werde jetzt hier mal, ich glaube, ein Buch werfen. Nein, er wirft ein Buch. Das ist übrigens ein sehr schönes Buch. Das kann ich jedem nur empfehlen. Es heißt The Book of Lists. Good fight, good night. Na dann, malt eure kleinen fröhlichen Büsche und Bäume und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Malt eure kleinen Büsche. Das ist mir zu schmutzig. Ja, ich gehe jetzt nach Hause. Das ist echt ganz schön ordinär, Philipp. Na dann.